Veit Krämer, der einzige Katholik unter den Raubmördern, sitzt ein wenig abseits. Tränen überströmt küsst er immer wieder das Kruzifix, das ihm sein Pfarrer gereicht hat. Doch jetzt erhebt sich der Stadtdirektor. Die feierliche Exekution kann beginnen. Es ist 12 Uhr mittags. Stille! Stille! Stille! Stille! Manne Friedrich, der nun der Erste beim Empfang der Strafe sein soll, erhebt sich, um sich von seinen Kameraden, seinen Raubgenossen, zu verabschieden. Er umarmt sogar Veit Krämer, der ihn und die anderen verraten und ins Verderben gestürzt hat. Von Mathis Oesterlein, den er mit einer Art von Wut immer wieder abküsst, scheint er sich gar nicht mehr losreißen zu können. Auch den Gefangenenwärtern reicht er die Hand. Aus dem Bericht des Stadtpfarrers Theophor Dittenberger. Als ich ihn fragte, ob er bereit sei, antwortete er: Ich bin bereit. Ich fürchte mich nicht vor dem Tode. Meine Sünden sind mir vergeben. Es ist bald überstanden. Danach bat er, noch eine Rede an die versammelte Menschenmenge halten zu dürfen. Dies wurde ihm untersagt. Deshalb sagte er zu mir: Ich wollte mich noch einmal bedanken, alle Menschen um Verzeihung bitten und ihnen meine Frau und die Kinder ins Gedächtnis rufen. Grüßen Sie mein Katrinchen noch viel tausendmal von mir. Auch bei Ihnen, Herr Pfarrer, bedanke ich mich. Denken Sie später auch noch manchmal an den Manne Friedrich.